Vom 28. bis 30. April fanden in Benin, Spanien und Malaysia die Seminare zum 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas statt. Auf den Seminaren, an denen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in diesen Ländern teilnahmen, würdigten die Redner die unsterblichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il um die Gründung und Entwicklung der Partei der Arbeit Koreas und hoben hervor, dass ihre unsterblichen Verdienste vom Genossen Kim Jong-un glorifiziert werden. Und anlässlich des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas stellte jüngst das brasilianische Komitee für die Solidarität mit der TVJK ins Internet einen Beitrag unter dem Titel »Der Wille der Partei der Arbeit Koreas«.